Good morning. Guten Morgen. John, he decided to really gaze upon Jesus and admire him. Johannes beschloss, Jesus wirklich zu bestaunen und zu bewundern. And then John tells us, and we heard him speak. Dann sagte er, und wir hörten ihn sprechen. I don't believe John is saying that, you know, we hung around Jesus and we heard what he was saying. Ich glaube nicht, dass Johannes sagt, dass sie einfach nur mit Jesus zusammen waren und hörten, was er sagte. I'm telling you why I do not believe that that's what John is trying to tell us. Ich sage dir, warum ich nicht glaube, dass Johannes uns das sagen will. Because in the Hebrew, which I've already told you in previous devotionals, ich habe dir bereits in früheren Andachten gesagt, dass im Hebräischen das Wort zuhören die Bedeutung hat. The word to listen to has the implication to pay close attention and then to obey and put it into practice. Aufmerksam zuzuhören, dann zu gehorchen und es in die Tat umzusetzen. And the Apostle John is using a word here that means to careful attend to consider what has been said and to do it. Der Apostel Johannes verwendet hier ein Wort, das bedeutet, aufmerksam zuzuhören, das Gesagte zu bedenken und es zu tun. And of course we know the Apostle John, he was very close to Jesus, and here he's teaching us in the whole letter that it is important to do what Jesus says. Natürlich wissen wir, dass der Apostel Johannes Jesus sehr nahe stand, und hier in diesem ganzen Brief lehrt er uns, dass es wichtig ist, das zu tun, was Jesus sagt. And it's interesting that he uses the active voice in the grammar. Es ist interessant, dass er in der Grammatik die Aktivform verwendet. In other words, John is telling us, listen, we have learned to not only admire him, but to pay close attention to what he says and do it. Mit anderen Worten sagt uns Johannes, hört zu, wir haben gelernt, ihn nicht nur zu bewundern, sondern genau darauf zu achten, was er sagt und es zu tun. I am so shocked. So many times when I see how Christians treat Jesus. Oft bin ich so schockiert, wenn ich sehe, wie Christen mit Jesus umgehen. They read his words, they listen to his teachings and simply don't do what he tells them. Sie lesen seine Worte, hören seinen Lehren zu und tun einfach nicht, was er ihnen sagt. He tells us to love our enemies. And we read it like it's a beautiful poetic talk. Er sagt uns, wir sollen unsere Feinde lieben und wir lesen es, als wäre es eine schöne poetische Rede. Oh, Jesus was this ideal guy. He told us, love even the people who don't like you. But that's a standard that nobody can live. Oh, Jesus war dieser ideale Mann. Er sagte uns, wir sollen sogar die Menschen lieben, die uns nicht mögen. Aber das ist ein Standard, dem niemand genügen kann. John clearly teaches us that that's not what it means to listen to Jesus. Johannes lehrt uns ganz klar, dass es nicht das ist, was es heißt, auf Jesus zu hören. So I would like to challenge you today. Are you actually hearing him speak? Deshalb möchte ich dich heute herausfordern. Hörst du ihn wirklich sprechen? I had a kind of a mentor when I was in my 20s. Als ich in meinen 20ern war, hatte ich eine Art Mentor. He was a very, very godly man. Er war ein sehr, sehr gottesfürchtiger Mann. And I had the privilege in England to go in and out of his house whenever I wanted to. Und ich hatte das Privileg, in seinem Haus in England ein- und ausgehen zu können, wann immer ich wollte. 9 months I worked with that man and I was full-time employed by the church. Ich habe 9 Monate lang mit diesem Mann zusammengearbeitet und war hauptberuflich in der Gemeinde angestellt. And I will never forget how he looked at me and said something that really pierced my heart. Ich werde nie vergessen, wie er mich anschaute und etwas sagte, das mir wirklich tief ins Herz drang. He said, many Christians deceive themselves by wanting to hear Jesus tell them what to do today. Viele Christen betrügen sich selbst, indem sie wollen, dass Jesus ihnen sagt, was sie heute tun sollen. But they haven't done what he told them to do yesterday. Aber sie haben nicht getan, was er ihnen gestern aufgetragen hat. And isn't that something that we always need to put before ourselves as a challenge? Müssen wir uns das nicht immer als Herausforderung vor Augen halten? Are you able to say with John, yes, I hear him and I pay attention to him and I apply in my life what he's telling me to do. Kannst du mit Johannes sagen, ja, ich höre ihn, ich achte darauf, was er sagt und ich setze es in meinem Leben um. And then after the apostle John tells us how beautiful he was, how he admired him and how he actually listened carefully to him and paid attention and did what he said. Nachdem der Apostel Johannes uns erzählt hat, wie schön Jesus ist, wie er ihn bewundert hat und wie er ihm aufmerksam zugehört, auf ihn geachtet und getan hat, was er gesagt hat. And then he also says that we've actually touched him. Sagt Johannes auch, unsere Hände berührten ihn tatsächlich. Even today, as Jesus is not physically with us, we can still touch Jesus. Auch heute, obwohl Jesus nicht physisch bei uns ist, können wir ihn berühren. We can touch him by a simple act of faith. Wir können ihn durch einen einfachen Akt des Glaubens berühren. It is incredible how many people today have made a decision to touch Jesus and by that release a miracle. Es ist beeindruckend, wie viele Menschen sich heute dafür entscheiden, Jesus zu berühren und dadurch ein Wunder freisetzen. When I listen here that John is telling us that we touched him, wenn ich hier lese, dass Johannes uns erzählt, dass sie ihn berührt haben, I like to think of the woman who had suffered from bleeding for 12 years. Denke ich gerne an die Frau, die 12 Jahre lang an Blutungen litt. She did exactly what John told us here that he did too. She grabbed hold of him. Sie tat genau das, was Johannes uns hier erzählt und was er auch tat. Sie ergriff ihn. Is Jesus for you nothing else but the guy who is died to take you to heaven one day? Ist Jesus für dich niemand anders als der Mann, der gestorben ist, um dich eines Tages in den Himmel zu bringen? Or is Jesus the person that every day in your own heart you grab hold of and you touch? Oder ist Jesus derjenige, den du jeden Tag ergreifst, anfasst und in deinem Herzen berührst? Well, the very interesting thing is the Greek word here that is used for we touched him. It also has the implication that we felt him. Das griechische Wort hier, das für wir berührten ihn verwendet wird, ist sehr interessant. Es impliziert auch, wir fühlten ihn. When have you last felt Jesus? Wann hast du Jesus das letzte Mal gefühlt? When you spend time every day in your devotional time, do you touch him? Do you feel him? Do you sense him? Do you experience him? Wenn du jeden Tag Zeit in deiner Andacht verbringst, berührst du ihn dann? Fühlst du ihn? Spürst du ihn? Erlebst du ihn? Many, many times as I have spent time with Jesus in my time with him, I said, Jesus, I'm not going to leave this chair until I've actually felt you. So oft, wenn ich in meiner Andacht Zeit mit Jesus verbringe, sage ich, Jesus, ich werde diesen Stuhl nicht verlassen, bis ich dich tatsächlich gefühlt habe. I understand that we don't base our relationship with Jesus on feelings and we shouldn't do anything based on feelings. Mir ist klar, dass wir unsere Beziehung zu Jesus nicht auf Gefühle gründen und auch sonst nichts auf der Grundlage von Gefühlen tun sollten. But at the same time, I understand that feelings are very important. Aber gleichzeitig ist mir auch klar, dass Gefühle sehr wichtig sind. So John said, I actually touched him, which means that I felt him. Johannes sagt, dass er ihn tatsächlich berührt hat, was bedeutet, dass er ihn gefühlt hat. My dear friend, I've been married for more than 38 years. Mein lieber Freund, ich bin seit mehr als 38 Jahren verheiratet. When I touch Debbie, when Debbie touches me, we feel something. Wenn ich Debbie berühre oder Debbie mich berührt, dann fühlen wir etwas. And I hope so do you if you are married. Und ich hoffe, dass es dir genauso geht, wenn du verheiratet bist. And it's so beautiful that John makes it so practical. I've touched him, I've felt him, I've experienced him. Es ist so schön, dass Johannes es so praktisch macht. Ich habe ihn berührt, ich habe ihn gefühlt, ich habe ihn erlebt. So why don't you take a moment of quiet and say, Jesus, I really need to touch you in a sense, I need to feel the reality of you living in me. Warum nimmst du dir also nicht einen Moment der Stille und sagst, Jesus, ich muss dich wirklich berühren. Ich muss die Realität spüren, dass du in mir lebst. See you tomorrow. Bis morgen.